Ich hoffe, jetzt weiß jeder, wo er ist. Bei der Veranstaltung ist auch eine Konfliktfrage gleich. Ich begrüße euch auf jeden Fall recht herzlich dazu. Es ist ja eine Veranstaltung im Strang Gesellschaftskritik und wir haben uns ja die Tage schon und werden uns auch morgen nochmal mit den Fragen um Krisenbewusstsein und Bereitschaft zum überständigen Handeln vertiefen. Und hinter uns ja eigentlich ein bisschen so diese Beobachtung, dass es angesichts der globalen oder auch europäischen, gerade im Randbereich der Europäischen Union zu beobachtenden Proteste erstaunlich ruhig ist in Deutschland. Und so stellt sich ja eigentlich die Frage, was die Lohnabhängigen bewegt. Keimt da eigentlich Widerstand? Gibt es da Ansätze von Protest? Und passend dazu haben ein Wissenschaftler vom Institut für Sozialforschung in München eine Studie gemacht letztes Jahr unter dem Titel Krise ohne Konflikt, die Interessen und Handlungsorientierung im Betrieb aus der Sicht von Betroffenen. Und es ist auch aktuell eine Folgestudie in Arbeit und dem wollen wir uns heute widmen. Die Veranstaltung hat im Prinzip zwei Ebenen, würde ich sagen. Eine gewissermaßen inhaltliche Ebene, sodass wir eben erfahren, was die Ergebnisse dieser Studie oder Studien sind. Und eine Art methodisch-methodologische Ebene, zu fragen eben, wie verhält sich eigentlich diese Subjektorientierung, die schon im Titel eigentlich dieser Studie, die Sicht von Betroffenen, zum Ausdruck kommt, bezogen auf vielleicht subjektwissenschaftliche Ansprüche an Forschung. Und werden da Erkenntnismöglichkeiten verschenkt oder wie verhält sich das zum Anspruch vielleicht einer emanzipatorischen Forschung, die ja nach Holzkamp den Anspruch hat oder dann vorliegt, wenn sie zur Selbstaufklärung des Menschen über seine gesellschaftlichen und sozialen Abhängigkeiten beiträgt und somit eigentlich die Voraussetzung schafft, diese sozialen und gesellschaftlichen Abhängigkeiten zu überwinden. Und in diesem Sinne begrüße ich unsere beiden Referenten, unsere Referentin, den Herrn Dieter Sauer. Er ist Honorarprofessor am Institut für Soziologie der Friedrich-Schiller-Universität in Jena und arbeitet am Institut für Sozialforschung in München. Er hat diese Studie eben mitgemacht. Seine Forschungsschwerpunkte liegen im Bereich Entgrenzung der Arbeit, Steuerung von Arbeit und das aktuellste Forschungsprojekt, das ist diese Folgestudie, von der ich sprach, widmet sich eben den Gerechtigkeitsansprüchen und Interessenorientierung in Arbeit und Betrieb vor dem Hintergrund von Krisenerfahrungen. Und zuletzt hat er einen Artikel veröffentlicht, der lautet Krise ist immer, zum Verhältnis von Finanz- und Wirtschaftskrise und betrieblicher Krise in Permanenz. Und neben ihm sitzt Christina Keindl, sie wurde sicherlich schon öfter auf dieser Fernsehbühne vorgestellt. Sie ist Diplompsychologin, leitende Redakteurin der Zeitschrift Luxemburg und hat zahlreiche Arbeitsschwerpunkte, eben unter anderem Subjekte in der Krise, und hat auch ein Sammelband herausgegeben letztes Jahr, zwar mit Alfred Kuruza und Alex Dimirovic mit dem programmatischen Titel Das Subjekt zwischen Krise und Emanzipation. Und wir werden in der Veranstaltung zunächst sozusagen das einleitende Referat von Dieter Sauer hören, der uns diese Studie vorstellt und vielleicht auch schon was zu der Folgestudie sagt. Danach würden wir Christina Keindl bitten, sagen wir mal aus subjektwissenschaftlicher Sicht diese Studie zu kommentieren. Und entsprechend gibt es auch die Chance für euch, Fragen einzuwerfen und in die Diskussion einzusteigen. Und damit würde ich das Wort an Herrn Sauer geben. Ja gut, vielen Dank für die Einladung. Unter Psychologen habe ich noch nie referiert, soweit ich mich erinnere. Aber ich bin gespannt. Normalerweise ist diese kleine Studie, die ich jetzt hier vorstellen soll, eine Art explorative Studie, relativ klein, auch von der Finanzierung her, von der Zeit her. Und war mal so ein Versuch, so einen Einstieg zu finden in ein Thema, was uns schon länger interessiert. Über die Erkenntnisinteressen kann ich dann nochmal was sagen. Zunächst war es die Frage, und das war ja zum Zeitpunkt, als die große Krise 2008, 2009 gerade zu Ende ging, da haben wir diese Befragung gemacht. 2010 war das, also schon 2 Jahre her. Und der Ausgangspunkt war die Frage, war es wirklich eine Krise ohne Konflikt oder eine Krise ohne Krisenbewusstsein? Und sind die Menschen tatsächlich so dumpf, desorientiert und fatalistisch, wie das damals häufig von Sozialwissenschaftlern auch formuliert wurde. Also wir wollten herausfinden, eigentlich stimmt das, was geht eigentlich zu Zeiten der Krise in den Köpfen der Menschen, in den Betrieben vor. Wobei für uns der wichtige Bezugspunkt war, im Kontext Betrieb im Hintergrund zu haben. Inzwischen gibt es eine zweite, kleinere Studie ähnlichen Zuschnitts, wo es stärker um die politischen Orientierungen geht, auf dem Hintergrund von Krisenerfahrungen. Wir merken jetzt, dass eigentlich dachten wir dann, die Krise ist ja eigentlich schon vorbei. Es schien ja so. Und wir merken jetzt, dass wir jetzt in einer neuen Krise stecken, die vielleicht noch größeren Ausmaß annimmt. Aber dazu gleich ein bisschen mehr. Und dann gibt es noch ein größeres Projekt mit dem Titel Brüchige Legitimation, das wir zusammen mit dem Sophie Döttingen durchführen wollen, das dann breiter angelegt ist und auch in viele Felder und viele Beschäftigtengruppen gehen soll. Also in 2 Jahren können wir dann auch vielleicht empirisch besser abgesicherte Aussagen machen. Ich kann dann in der Diskussion vielleicht zu dem großen Forschungsprojekt auch eher was zu der methodischen Anlage sagen, weil ich werde das auch hier machen, aber das ist nicht allzu aufregend. Uns erstaunt hat, dass dieses Thema doch relativ hohe Aufmerksamkeit bekommen hat. Also wir haben, ich habe in meinem Forscherleben schon viele Studien gemacht, aber das Interesse an so einer kleinen Studie, die vom Umfang her vielleicht ein paar Prozent der übrigen Studien, üblichen Studien ausmacht, war doch relativ hoch. Also die Einladung zur Diskussion, Aufsätzen, ähnlichem, hat uns sehr überrascht. Ja, zunächst zu den Fragestellungen. Das Ergebnis der Studie, die sind ja auch veröffentlicht im VSA-Verlag. Und wir, das sind also Richard Dethi von Wissenstransfer und Wolfgang Benz, Sarah Nies und ich vom ISF München. Die Leitfragen waren, wie wurde die Krise wahrgenommen? Wie haben Unternehmen versucht, die Krise zu bewältigen? Wie haben Beschäftigte, Interessenvertretungen darauf reagiert? Und wie erklärt sich die betriebliche Befriedung in Deutschland? Und dann halt, welche Einschätzungen zu Politik und Gewerkschaften folgen aus diesen Erfahrungen? Das ist ja der Hintergrund, der Auftraggeber dieser kleinen Studie ist die Rosa-Luxemburg-Stiftung und Abendroth-Stiftung. Dahinter steht natürlich auch ein Interesse, ein britisches Interesse, ist klar. Gut, es ist eine explorative Studie, das sagte ich schon, in kleinem Umfang. Wir haben die auch aufgrund von Kostengründen und Zugangsgründen das in 2 gewerkschaftlichen Bildungsstätten durchgeführt und mit gewerkschaftlichen Vertrauensleuten und Betriebsräten aus der Metall- und Elektroindustrie, ist also ein spezifischer Ort, ein spezifischer Ausschnitt. Instrumente waren 5 Gruppendiskussionen mit insgesamt 32 Teilnehmerinnen und 20 Leitfaden gestützte Intensivinterviews mit den Kolleginnen und Kollegen in den Bildungsstätten. Das waren 16 unterschiedliche Betriebe. Also es ist ein kleines Spektrum. Dennoch war die Zusammensetzung so, dass es doch sehr unterschiedlichen Einschätzungen kam. Mit der untersten Ebene der Interessenvertreter, also Vertrauensleute im Kern, ab und zu ein paar Betriebsräte, haben wir so eine Vermittlung gesehen zwischen Belegschaft und Experten. Also sie sind eigentlich Experten für Arbeitnehmerinteressen, gleichzeitig aber selbst Betroffene in der Situation. Die Betriebe waren in der Metall- und Elektroindustrie damals am stärksten von der Krise betroffen, aber auch nicht besonders herausragend, also normale Betriebe aus der Automobilindustrie, Autozulieferer und das, was Sie hier lesen können. Es waren Beschäftigte, also keine Arbeitslosen, Leiharbeiter oder andere prekär Beschäftigte, sondern festangestellte Mitarbeiter, die auch ihre Arbeit in der Krise behalten haben. Schwerpunkt gewerblicher Bereich, deswegen auch in dem Feld Befragte überwiegend männlich, 2/3 Fachausbildung, 1/3 ungelernt, 1/3, das war uns auch wichtig, Migrationshintergrund, da komme ich vielleicht später nochmal drauf zurück. Also die traditionellen Belegschaftsgruppen, die früher untersucht wurden, also um die Frage noch gegen Arbeiterbewusstsein, Klassenbewusstsein, das waren die Fragen, die in den 70er Jahren eine Rolle gespielt haben. Und seitdem sind eigentlich auch keine bewusst in der jetzt Soziologie, hier im speziellen Fall, dem Ausschnitt der Arbeits- und Industriesoziologie, eigentlich keine Bewusstseinsstudien mehr gemacht worden. Also wir knüpfen da an eine alte Tradition an, im ersten vorsichtigen Schritt. Gut. Vielleicht bevor ich auf die Studien im Einzelnen eingehe, ich gehe nochmal zurück, weil da bin ich jetzt noch gar nicht. Vielleicht eine Vorbemerkung zum Thema Krise. die auch ein bisschen das Erkenntnisinteresse von uns deutlich macht, auch für den Zuschnitt der Studie. Die Wirtschaftskrise ist ja, die Wirtschaftskrise 2008, 2009, war ja weitgehend wieder verschwunden, wie ich vorhin schon sagte. Es war ja noch vor nicht allzu langer Zeit wieder von Boomzeiten die Rede, vom dauerhaften Aufschwung, haben die Ökonomen gesagt. Arbeitskräftemangel hat auch für die Gewerkschaften seit langem wieder mal, konnten wieder mal deutliche Lohnerhöhungen durchsetzen, was die Position der Gewerkschaften zu stützen schien, die ja schon lang anhaltende Defensive sind. Also einerseits schien die Krise vorbei, auf der anderen Seite gab es Länder in Griechenland und anderen Ländern, die uns immer daran erinnern, da war noch mal irgendwas, die Krise ist irgendwie noch nicht vorbei, auch wenn wir hier in Deutschland nicht viel davon merken. Gut, das hat sich inzwischen wieder gedreht. Heute stehen wir vor einer europäischen Krise, in der sich Währung, Schuldenkrise und die weiter unregulierte Dynamik von Finanzmärkten vermischt und die auch heute auch bei uns bedrohliche Züge angenommen hat. Deutschland scheint immer noch eine Oase der Stabilität, aber die Anzeichen, dass es auch uns irgendwann treffen wird, mehren sich. Die Rückkehr einer Wirtschaftskrise, ähnlich wie vor drei, vier Jahren, wird nicht mehr ausgeschlossen. Generell, das zeigt dann auch unsere Befragung, sind Krisen offensichtlich eine vertrackte Angelegenheit, die in ihren sozialen Folgen bedrohlich, in ihren Ursachen und Verlauf schwer zu enträtseln sind. Und das gilt für Finanzkrisen in noch potenzierterer Form. Extrem zerstörerisch, ganze Staatengruppen an den Rand des Abgrunds führend, aber zugleich höchst intransparent. Denn wer durchschaut Bewegungsgesetze der Finanzmärkte, Transformationsprozesse in realwirtschaftliche Krisen und die vielfältigen Krisenkaskaden, vor Jahren noch auf den Immobilienmärkten begonnen und auf den europäischen Anleihemärkten heute noch nicht beendet. Das haben wir auch in den Befragungen dann gemerkt, dass die Intransparenz von Krisen spielt eine große Rolle. Aber wir müssen zugeben, dass wir selber als Sozialwissenschaftler nicht sehr viel weniger von dieser Intransparenz betroffen sind. Sie zu durchschauen ist auch für uns schwierig. In der Umfrageforschung, also die Umfrageforschung berichtet mittlerweile von einer offensichtlich breiter anzufindenden Reaktion. Man will von der Krise eigentlich nichts mehr hören, kapselt sich ab, ist der Krisenrhetorik eigentlich überdrüssig. Wir meinen, dass das fatal wäre, denn damit wäre die Herrschaft eines unbeherrschten Prozesses festgeschrieben. Wenn die Forderung nach einer Regulierung der Finanzmärkte, die seit der großen Krise seit Jahren erhoben wurde, wenn die weitgehend in den Wind geschrieben werden, es ist ja nichts passiert an Regulierung, ist möglicherweise ein Perspektivwechsel notwendig. In dem Sinne gilt es, die Krise nicht nur als Fehlsteuerung von Finanzmärkten oder als globale Spekulation zu verhandeln, sondern sie gleichsam in den Alltag zurückzuholen. Präziser in den Alltag der Produzenten des gesellschaftlichen Reichtums. Das ist unsere Erkenntnisinteresse. Was heißt Krise im betrieblichen Erleben? Wie hängen Finanz- und Wirtschaftskrise mit den betrieblichen, alltäglichen Krisenerfahrungen zusammen? Und welche Rolle spielt Arbeit, spielt Arbeitspolitik in den aktuellen Krisenverläufen? Das könnte auch für die Gewerkschaften Ausgangspunkt für Strategieveränderung sein, denn dass die Gewerkschaften Experten für die Eindämmung der Geldkapitalakkumulation sind, das dürfte den Mitgliedern nicht sonderlich aufgefallen sein. Dass sie Betriebsräte und Vertrauensleute als Experten für gute Arbeit, für Beschäftigung, für nachhaltige Unternehmenspolitik gefordert sind, das ist eigentlich heute die Herausforderung. Und die hat viel mit Antikrisenpolitik zu tun, wie wir meinen. Gut, so vielleicht nochmal zur Positionierung zur Krise. Und auch die Begründung dafür, warum wir meinen, dass der Betrieb als Ort die Krisenwahrnehmung möglich ist und alltäglich gemacht wird, das ist ein wichtiger Ansatzpunkt auch von Politik, wäre auch von der Politik gegenüber der Krise. Gut, zurück zur Studie. Also unabhängig davon, in welcher Form die ökonomische Krise 2008, 2009 weiter fortbesteht als Währungsschuldenkrise oder als gesellschaftliche Krise in vielen Ländern. Heute vor allem als Auseinandersetzung um soziale Einschnitte in den südlichen, südeuropäischen Ländern. Sie hat auch in Deutschland Spuren hinterlassen in den Köpfen der Menschen. Offensichtlich bleiben die Erfahrungen, die Menschen in und mit der Krise gemacht haben, haften. Sei es als konkretes Erleben der Krise, ihre handfesten sozialen Folgen für manche, sei es als diffuse Stimmung, die schon vorhandene Einschätzung und Ressentiments verstärkt. Das zeigt sich auch in der Zunahme rechtsradikaler Orientierung, auf die aktuelle Studien verweisen. Aber auch in den, vor allem dann im Jahr nach der Krise, in den aufflammenden Protestaktivitäten, die mit der Krise zunächst mal gar nichts zu tun haben schienen, wie Stuttgart 21, Atomkraft, Occupy und ähnliche Dinge. In den Erklärungen der Protestierenden findet sich immer ein Hinweis auf die Krise, und zwar auf die delegitimierende Wirkung von Krise, auf die delegitimierende Wirkung für die politischen und ökonomischen Institutionen in der Krise. Gut, trotzdem stimmt es, dass die Krise in Deutschland zunächst zu wenig sozialen Auseinandersetzungen geführt hat. Eine Gleichzeitigkeit von Krise und Konflikt fehlt heute vollkommen, hat der Sozialwissenschaftler Klaus Offe 2009, also auf dem Höhepunkt der Krise, gesagt. Als die Industrieproduktion teilweise um mehr als ein Drittel eingebrochen war, als ein Einbruch, der nur mit der großen Depression der 30er Jahre zu vergleichen ist. Offes Diagnose stimmt natürlich nicht für weite Teile Europas. Generalstreiks in Griechenland, Italien, Spanien, Portugal, auch in Großbritannien. Bossnapping in Frankreich, Regierungsstürze in Großbritannien. Es hat sich was bewegt, nur Deutschland war offensichtlich davon nicht betroffen. Gut, warum ist in Deutschland das Ganze vergleichsweise geräuschlos über die Bühne gegangen? Dafür sind mehrere Erklärungen im Angebot. Das erste ist ein Sherman Miracle, hat für den glimpflichen Krisenverlauf gesorgt. Dabei wird meist auf die kooperatistische Verhandlungsökonomie verwiesen, die einstmals zum Erfolg des Modells Deutschlands beigetragen hat, die jetzt reaktiviert wurde in der Krise, also konsensorientierte industrielle Beziehungen, enge Beziehungen zwischen Staat, Unternehmen und Gewerkschaften. Können Sie kurz erklären, was mit Erfolgsmodell Deutschland meint? Ja, der Begriff ist nicht von mir. Das Modell Deutschland galt als Erfolg, also gerade in der beginnenden Wirtschaftswunderzeit in den 60er Jahren, 70er Jahren. Also diese ersten 30 Jahre nach dem Krieg gelten so als die goldene Zeit des Wirtschafts in der BRD, ja. Ich rede jetzt nicht. Bitte? Bei wem gelten die als Erfolg? Allgemein in der Einschätzung von Politik, und wir haben das nicht befragt, jetzt auch sicher in der Einschätzung der. Man war gewohnt an zum Beispiel ständige Lohnerhöhungen, war gewohnt an soziale Absicherung und so weiter. Und das war ja tatsächlich eine andere Situation, als wir jetzt heute haben. Trotzdem gilt heute noch Deutschland als Erfolgsmodell. Es wird ja gerade in den Verhandlungen in Europa immer als Erfolgsmodell verkauft. Darauf komme ich vielleicht später noch zurück. Und das waren halt die besonderen industriellen Beziehungen, diese Betriebsratsstrukturen, die Konsensstrukturen, die Verknüpfungen von Staat und Unternehmen galten. Und die aktive Arbeitsmarktpolitik, die ja dann ja auch in der Krise über Kurzarbeitsregeln und Ähnliches was abgefedert hatten. Also das galt, das ist so die eine Erklärung. Also es gab deswegen wegen der noch Wirksamkeit dieser deutschen Strukturen keine spürbaren Krisenfolgen, so ist die These dieser ersten Position. Eine zweite Gruppe, jener Gruppe um Klaus Dörre, sieht eine Krisenverarbeitung gemäß der Formel guter Betrieb, schlechte Gesellschaft. Das heißt, die Beschäftigten sehen in den weiter bestehenden betrieblichen Schutz- und Sicherheitsstrukturen ein Schutz gegen externe ökonomische Unwägbarkeiten. Das ist ein empirischer Befund, der allerdings in sehr spezifischen Betrieben auch erhoben wurde. Dritte Position von Heidmeier, also der Gruppe, die die deutschen Zustände in dieser langen Folge untersucht hat, der sieht eher eine phasenbezogene, verzögerte, subjektive Krisenwahrnehmung, die sich dann nicht im Protest, sondern vielmehr in Abwertungsprozessen, also in der gruppenbezogenen Menschenfeindlichkeit, das ist deren Zentralbegriff, niederschlägt, wie Rassismus, Behindertenfeindlichkeit und Ähnliches, und auch in Autoritismus. Der Soziologe Offe, den hatte ich schon erwähnt, der sieht besonders in den unteren krisenbetroffenen Schichten Dumpfheit und Desorientierung am Werk, die dann diese Inaktivität und Protestarmut erklären soll. Da ist auch dann häufig von Fatalismus, allgemeinem Fatalismus die Rede. Und gibt es noch eine Studie des Tübinger Jugendforschers Josef Feld, der, glaube ich, jetzt irgendwo nebenan gerade was über seine Studie erzählt. Der hat in manchen Bereichen in der Krise paradoxerweise eine gestiegene Gerechtigkeits- und Sicherheitserwartung in der Krise vorgefunden. Und zwar erstaunlicherweise gerade im Bankenbereich, der besonders von der Krise betroffen war. Der sieht keine, soweit ich das jetzt im Einzelnen beurteilen kann, keine anderen Erklärungsmöglichkeiten als psychologisierende Mechanismen von Selbsttäuschung, eine mentale Flucht in Optimismus und Normalität. Gut, diese Position, an denen steckt überall ein Stück Wahrheit, aber die haben uns nicht ausgereicht. Wir wollten das uns selbst anschauen. Wir sehen nun unsere eigenen Befunde aus. Zunächst mal zeigt unsere kleine Empirie, dass es eine hochgradige Differenzierung der Beschäftigtenorientierung gibt. Also die Intensität und die persönliche Betroffenheit, wie Krise erlebt wird, ist sehr unterschiedlich. Dazu drei Beispiele. Im ersten Fall wird Krise als herber Schlag, so eine Formulierung des Befragten, mit weitgehenden persönlichen Folgen wahrgenommen. Er ist wieder ganz unten, er hat seine Erwartungen, seine Träume haben sich nicht erfüllt, das sind Zitate, ein Zitat aus seinen Antworten. Ein zweiter Typus sieht die Krise als machtpolitische Inszenierung, als Instrument der Unternehmen, um die Verschlechterung von Arbeitsbedingungen zu begründen. Diese Position meint, nicht wir haben Krise, sondern die haben die Krise, die Banker, die Vorstände. Es ist also nur eine angebliche Krise, die gemacht ist. Und die dritte subjektive Krisenreaktion ist eher durch Gleichmut geprägt. Man hat sich schon vor der großen Krise daran gewöhnt, dass der eigene Arbeitsplatz ständig in Frage gestellt wird. Entsprechend ist die Krise kein unmittelbarer neuer Einschnitt, sondern eher ein permanenter Prozess. Interessant ist dabei nun zweierlei. Einmal kann man von der unmittelbaren objektiven ökonomischen Krisenbetroffenheit nicht zurückschließen auf das subjektive Krisenerleben. Also gerade diejenigen, die in finanzieller Hinsicht besonders in der Krise über Kurzarbeit und andere Dinge besonders gebeutelt waren, die neigen eher zu Gleichmut und zu dem Typ Inszenierung. Trotzdem gibt es sowas wie verallgemeinerbare Zusammenhänge. Diese liegen gewissermaßen in der Betriebsbiografie und in der Individualbiografie. Wer bereits ausgeprägte Krisenerfahrungen der Vergangenheit persönlich gemacht hat, empfindet die große Krise kaum als persönlichen Einschnitt. Und das war die überwiegende Mehrheit der von uns Befragten. Lag natürlich daran, dass wir Produktionsarbeiter, auch daran, dass wir Produktionsarbeiter befragt haben. Beispielsweise diese Textilarbeiter, die in den Kfz-Zulieferbetrieben arbeiten, die sind unter hochgradig prekären Bedingungen beschäftigt. Die sind von lokalen Unternehmen abhängig, sind kleinen Betrieben. Kurzarbeit, die dort fast jeder gemacht hat und längere Zeit gemacht hat, hat viele Beschäftigten an den Rand von Hartz IV gebracht. Also war die Frage, Kurzarbeiteinkommen war vergleichbar mit Hartz IV. Es war, lohnt sich es noch weiter, etwas zu geben für den Erhalt des Arbeitsplatzes. Dann sieht man sich deren Biografie an. Wir haben ja in den Interviews alle deren Biografien abgefragt. So zeigen sich bei den meisten lange Phasen von Arbeitslosigkeit, in der Vergangenheit als Leiharbeiter und Ähnliches. Dann wird auch klar, warum es hier praktisch schon eine gewisse Krisengewohnheit gibt, also einen Umgang mit prekären Situationen. Dieses Zitat vom herben Schlag hier oben, das stammt von einem Automobilbeschäftigten, also einem Facharbeiter, der in der Krise praktisch keine finanziellen Einbußen erlebt hatte und hohe Beschäftigungssicherheit. Ich glaube, es war Ob. Er wurde allerdings damals von seinem Job als spezialisierter Facharbeiter in der Motorenproduktion für ein Luxusauto in der Krise in die Kleinwagenproduktion ans Fließband versetzt und ins graue Heer der Massenarbeiter war er abgesunken. Der sieht seine Fähigkeiten entwertet, hat massiv an Autonomie verloren. Er kann jetzt am Fließband nicht mehr zur Toilette gehen oder einen Kaffee trinken, wann er will. So wird das formuliert. Das heißt also, auch in der Krise gehen diese Ansprüche an gute Arbeit, die mal bei ihm, die er erfahren hat, nicht verloren, sondern sie werden thematisiert und als Protest thematisiert. Also eine Erklärung für die ausgebliebenen Konflikte kann man daraus jetzt schon schließen. Krise wird häufig wahrgenommen als gleichsam permanenter Prozess. Die seit über einem Jahrzehnt und auch zwei Jahrzehnten durch beständige Restrukturierung der Abläufe im Betrieb, Verlagerung, Outsourcing, Kostensenkungsprogramme, fortwährende Intensivierung der Arbeit auszeichnet. Und in der Auseinandersetzung mit dieser dauernden Restrukturierung in den Unternehmen, das ist die Realität schon seit langem, werden Krisenreaktionen selbst dann zu einer gewissen Routine. Das bestätigt sich auch gegenwärtig bei unseren gerade laufenden Erhebungen in der zweiten Studie. Also von Postkrisen-Euphorie ist eigentlich keine Spur. Boom oder Krise, und es hat ja geboomt dann in der Automobilindustrie in den letzten Jahren, geht gerade jetzt zu Ende. Boom oder Krise, der Druck auf die Arbeitsbedingungen in Zeiten permanenter Restrukturierung hört nicht auf. Und solche Einschätzungen haben wir auch in unseren anderen Forschungsprojekten in den letzten 15 Jahren immer wieder vorgefunden. Ein Merkmal der neuen Form von Steuerung von Unternehmen, die über diese Form der permanenten Reorganisation gefahren wird und auch eine permanente Unsicherheit erzeugt. Und auch damals war es schon, dass zum Teil unabhängig von Konjunkturverläufen immer Druck da war, egal ob viele Aufträge oder weniger Aufträge da waren. Also diese Krise 2008, 2009 ist offensichtlich auf einem skeptischen Boden langer Erfahrungen mit einer Verschlechterung der Arbeits- und Lebensverhältnisse und auch auf die Erfahrung sozialer und politischer Niederlagen getroffen. Und wenn man sich die sozialen Auseinandersetzungen im betrieblichen Feld ansieht, Gewerkschaften haben seit Anfang der 90er Jahre erleben einen Prozess des Niedergangs, also auch was ihre politischen, sozialen Kämpfe angeht. Weder hat man den wachsenden Leistungsdruck in dieser Zeit, die Verschlechterung von Arbeitsbedingungen, noch Arbeitszeitverlängerung verhindern können und noch die höchst einseitige Verteilung des neu produzierten Reichtums zugunsten der Kapital- und Vermögensbesitzer. Ich meine, die Tatsache, die bei uns, weiß noch gar nicht so wahrgenommen wird, dass wir in den letzten 10 Jahren im Durchschnitt reale Einkommensverluste von ca. 5% haben, muss man sich vor Augen führen. Das ist zwar auf dem hohen Niveau, in dem Deutschland mal angetreten ist, vielleicht noch nicht so essentiell spürbar wie in den südeuropäischen Ländern, aber ist das Vorbild für die Politik, die gegenwärtig für Südeuropa verkauft wird. Gut, in den Betrieben verbinden sich in vielen Fällen die Krisenerfahrung mit alltäglichen früheren Sichtweisen auf schon immer krisenhafte Entwicklungen. Die Krise erweist sich jedoch, diese Krise erwies sich dann in 2008, 2009 so eine Art Brennglas, in dem man seine eigene Erfahrung und frühere Erfahrung nochmal reflektierte. Ich habe ja vorhin das German Miracle erwähnt, das ja von allen Politikern, auch von den Gewerkschaften immer wieder bemüht wird, als erfolgreicher Krisenkooperatismus, der aber aus unserer Sicht nur halbrichtig ist. Unbestritten ist, dass es in Deutschland beschäftigungspolitisch gelungen ist, die Krise so zu verarbeiten, dass keine in großem Umfang Arbeitslosigkeit entstanden ist. Das wissen auch die Beschäftigten, das bestreiten sie auch nicht. Aber das Wunder hat seinen Preis. Das erste sind harte Krisenfolgen für prekäre Beschäftigungsgruppen. Also der Arbeitskraftpuffer Leiharbeit hat funktioniert in der Krise. Für die Unternehmen, aber auch für die Stammbelegschaften, deren Arbeitsplätze dadurch gesichert waren. Das war sehr deutlich. Die Spaltungstendenzen in den Betrieben haben sich verschärft. Solidarisierung mit Leiharbeitern haben wir nicht vorgefunden. Die Politik der Betriebsräte orientiert sich zunächst an den festangestellten Stammbelegschaften, dann an den befristet Beschäftigten und dann an den Auszubildenden, in deren Übernahme auch gekämpft wurde in der Krise. Ganz unten in der Hierarchie stehen die Leiharbeiterinnen. Dass sie ihre Arbeit verloren haben, das wurde immer ehrlich bedauert, aber Kämpfe für kollektive Lösungen, die alle Beschäftigten umfassen und nicht zur Entlassung von Leiharbeitern geführt hätten, sind nicht geführt worden. Zweiter Punkt, das German Miracle beruht auf extremen Formen der betrieblichen Arbeitszeitflexibilisierung. die Rolle der Arbeitszeitkonten, die ja in den meisten Betrieben eingeführt sind, und Überstundenabbau waren dabei wichtiger als die sozialen Kurzarbeitsregelungen. Schätzungen gehen von einem Verhältnis von 2/3 über Arbeitszeitkonten, Beschäftigungssicherung über Arbeitszeitkonten und 1/3 über Kurzarbeit. Und entsprechend massiv waren die Wirkungen beim Abbau und Aufbau der Konten, die aber von den krisengestellten Belegschaften meist klaglos hingenommen wurden. Um das Ausmaß deutlich zu machen, Minusstände von 200 bis 300 Stunden pro Person waren die Regel. Und das in Einzelfällen in Minuszeiten bis zu 700 Stunden. Das muss man sich vorstellen, 300 Stunden entsprechen umgerechnet 8,5 Arbeitswochen. Also das sind schon Beträge. Und die mussten nach der Krise wieder in wenigen Monaten aufgebaut werden. Die Klaglosigkeit dabei lässt sich nur erklären vor dem Hintergrund einer bereits lange eingeübten Unterwerfung privater Lebensbedürfnisse unter betrieblicher Anforderung. Anders kann man das nicht erklären. Dritter Punkt, der dritte Preis, oder der dritte Teil des Preises besteht in der erwähnten beruflichen Verunsicherung, also im Statusverlust bei flexiblem Personaleinsatz, was übrigens parallel lief zum Abbau der Leiharbeiter. Am Band wurden Leiharbeiter entlassen und die Arbeitsplätze wurden dann von den eigenen qualifizierten Facharbeitern übernommen. Das heißt aber auch, das deutsche Wunder basiert nicht nur auf den Erfolgen einer traditionell aktiven Arbeitsmarktpolitik, wie sie für das Modell Deutschland nochmal immer kennzeichnet war. Es basiert auf einem Unterbau betrieblicher Ultraflexibilisierung. Dass zum Beispiel die Arbeitszeitpolitik in diesem Maß als weitgehend geräuschloses Instrument der Krisenbewältigung funktioniert hat, ist nur verständlich, das sagte ich gerade, auf dem Hintergrund der langfristig eingeübten Fähigkeit, auch private Lebensbedürfnisse flexibel den betrieblichen Zyklen der Zeitbeanspruchung anzupassen. Eine Fähigkeit, die mit der Deregulierung der Arbeitszeiten spätestens seit Mitte der 90er Jahre massiv gefordert und auch trainiert wurde. Und all das fällt in den gängigen Krisenerzählungen von Politik und Gewerkschaften unter den Tisch, die meist stolz auf ihre Erfolge sind. Das hören wir auch heute ja dauernd immer wieder. Nicht gesehen wird eben dabei, dass viele Beschäftigte für die Sicherung ihrer Arbeitsplätze selbst einen hohen Preis gezahlt haben. Das könnte man auch ausführen, wenn man die ganzen Prozesse einer Intensivierung von Arbeit noch dazu nehmen würde, die sich auf die Gesundheit der Beschäftigten auswirkt. Das ist ja das, was gegenwärtig bei uns am ehesten noch skandalisiert wird. Die Krise hat also ihre Funktion erfüllt für die Unternehmen. Die sind gestärkt aus ihrem Vorgang. In der Krise wurde eingeübt, wie Arbeit weiter prekarisiert und flexibilisiert werden kann. Bezeichnenderweise hat gerade im ersten Aufschwung nach der Krise ja die Leiharbeit wieder geboomt. Sie lag Ende letzten Jahres bereits deutlich oberhalb des Vorkrisenniveaus. IG Metall hat das ja auch als Aufschwung prekär beschrieben. Es hat sich ja eben in der Krise erwiesen, was für ein schönes, geräuschloses Flexibilisierungsinstrument diese Leiharbeit denn ist. Zweitens, in der Krise wurde experimentiert, wie der weitere Rationalisierungsweg einer verschlankten Organisation in Zukunft aussehen könnte. Wenn die Unternehmer in der Krise die Erfahrung machen, das haben sie gemacht, dass man auch mit reduziertem Personal die Prozesse am Laufen halten kann einigermaßen, dann werden die Ressourcen nach der Krise nicht wieder voll aufgestockt. Und damit wird ein höherer Effizienzgrad erreicht. Alle unsere Befragten, auch jetzt in der zweiten Nachfolgestudie, berichten von einer Leistungsintensivierung in der Krise und jetzt auch danach. Das Personal sinkt stärker als die Anforderungen. In manchen Bereichen steigen sogar die Anforderungen, die jetzt mit reduziertem Personal erreicht werden müssen. Also die Krise wurde von den Unternehmen deutlich als Experimentalsituation für eine weitere Verschärfung der Leistungsbedingungen genutzt. Und in der Krise wurde all das, was nicht direkt unmittelbar produktiv erschien, gestrichen. Das heißt, dass mit der Folge, dass jetzt die wachsende Organisationsarbeit, das ist so ein Begriff, den wir verwenden als Tätigkeit neben der eigentlichen fachlichen Kerntätigkeit, immer wieder auf die Beschäftigten zurückschlägt. Hierzu vielleicht ein Zitat, was Leistungsverschärfung durch Organisationsarbeit heißt. Also man sagt, man macht alles aus einer Hand. Und dementsprechend werden bei uns die Arbeiten mehr, weil die andere Arbeit ja trotzdem nebenher weiterläuft. Es ist ja nicht so, dass die irgendwo weg ist. Es wird also argumentiert, wir haben 20% weniger zu tun, was aber kein Mensch merkt. Also die 20%, sie scheinen irgendwo kompensiert worden zu sein, in den Arbeiten mit versteckt werden, weil für uns hat sich überhaupt nichts verändert, arbeitstechnisch, außer halt, wie gesagt, dass du dann halt diese Kleckerinstandhaltung nebenher noch machen musst. Wir warten eigentlich nur noch darauf, dass wir demnächst auch noch selber unsere Büros und Toiletten putzen müssen. Also das ist so eine Beobachtung, die wir auch in anderen Studien machen, dass diese Verlagerung in diese Form von Selbstständigkeit und Selbstverantwortung dazu führt, dass die Beschäftigten in Betrieben zunehmend alle Bedingungen für ihre eigene Arbeit mitorganisieren müssen. Und die werden nicht als Leistung erfasst. Das machen sie praktisch nebenbei, um überhaupt ihre Leistung bringen zu können. Und das ist eine sehr versteckte Form, aber sehr wirksame Form von Intensivierung der Arbeit. Also in der Krise ist das flexible Unternehmen einen Schritt weitergekommen. Ob diesem flexiblen Unternehmen der flexible Mensch weiter folgen kann, wird sich zeigen. Scheint eher fraglich zu werden. Gut, jetzt zu den Reaktionen der Beschäftigten. Das ist also ein zweiter Punkt, der für uns also auch ein herausragender Punkt war. Dass hinter dieser vergleichsweise geräuschlosen Krisenverarbeitung sich ein erhebliches Potenzial an Empörung und Wut verbindet. Beschäftigten signalisieren eine große Unzufriedenheit, die sich allerdings in den meisten Fällen mit wenig Hoffnung auf baldige Veränderungen verbindet. Und dahinter bleibt jedoch ein erhebliches, allerdings recht diffuses Potenzial von Wut bestehen. Ja, die Leute beißen auf die Zähne, sie lassen sich nicht mehr alles gefallen, es ist sehr emotional. Nur ich denke, das geht nicht mehr lange gut, dann wird es aggressiver, dann kommen die Aggressionen, dann will ich mir gar nicht vorstellen, was noch kommt. Also offensichtlich hat der Wutbürger einen Kollegen im Betrieb. Diese Wut hat sich schon vor der Krise nach und nach aufgestaut und wird nun noch einmal verstärkt. Aber entscheidend ist, diese Wut hat keinen konkreten Adressaten. Oder wenn, dann scheinen die Adressaten meist nicht erreichbar. Für die meisten Befragten, auch das ist ein auffallender Befund, finden sich die Schuldigen, die Verursacher der Krise, nicht im Betrieb. Vor allem in den abhängigen Zulieferbetrieben wird das lokale Management als machtlos erlebt. Aber auch die ökonomisch Mächtigen in den Konzernen darüber gelten meist weniger als eigenständige Akteure, sondern als Bestandteil des Systems. Dieser Begriff des Systems kam öfter in unseren Befragungen. Zitat, unsere Manager, die wir vor Ort haben, sind alles nur faxabhängige Statisten, die haben selber keine Entscheidungsgewalt. Mit denen zu verhandeln ist eigentlich müßig, weil die nichts entscheiden können. Also das sind die Zulieferbetriebe, das sind ja alles Konzerne, die in Amerika, Frankreich oder irgendwo in der Welt zentral organisiert sind und vor jedem Automobilbetrieb einzelne kleine Betriebe haben. Wenn Sie den Begriff des Systems, wenn das immer wieder vorgekommen ist, haben Sie da nachgefragt oder haben Sie gesagt, was Sie darunter verstehen unter diesem Begriff? Ja, das kommt jetzt nochmal ein bisschen in den Zitaten. Es geht schon um das System, es geht schon um das ökonomische System. Es geht... So genau kommt das nicht. Das sind Märkte, das sind irgendwelche ökonomisch Mächtigen. Also das bleibt diffus. Es ist nur, der Begriff System ist deswegen wichtig, diese Ohnmacht beschreibt. Also gegenüber einem System bist du ohnmächtig. Eine der Thesen, in der gängigen Thesen war ja auch dieser, dass es so einen Krisenkooperatismus herausgebildet hätte, also eine Überlebensgemeinschaft Betrieb. Und das ansatzweise ist das durchaus vorhanden. Also es gibt gemeinsame Interessen von Belegschaften und Management an der betrieblichen Krisenüberwindung. Das zeigt sich auch in der Entlastung des lokalen Managements von der Verantwortung. Ich denke mal, unsere Bosse, da sind wir uns einig, das sind auch nur die, die die Befehle ausführen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass unser Werksleiter oder unser Produktionsleiter oder Manager daran schuld ist, dass wir die Krise haben. Das glaube ich nicht. Aber es bedeutet keine Distanzlosigkeit, also so im Sinne von guter Betrieb, zum Arbeitgeber und zur betrieblichen Herrschaft zusammenhängen. Also der Interessengegensatz wird auf betrieblicher Ebene weiter wahrgenommen, nicht nur auf gesellschaftlicher Ebene. Es ist eher eine zäh erzwungene Krisengemeinschaft als ein revitalisierter Kooperatismus. Konzessionen werden eher zähneknirschend gemacht, ohne davon überzeugt zu sein, mit dem lokalen Management im selben Boot zu sitzen. Und die moralische Berechtigung von Widerstand wird deutlich formuliert. Das Zitat da unten: Wir sind ja immer jedes Mal bedroht worden, dass wir da nichts geben, die nach Tschechien auslagern, dass wenn wir nichts geben, die nach Tschechien auslagern, weil es wäre blöd gewesen, wenn wir uns da stur gestellt hätten und gesagt hätten, so und so, wir geben nichts, haut ab. Aber andererseits muss ich auch sagen, eigentlich hätten wir nichts geben müssen, sondern fordern. Gut, ein Zwischenresümee. Also der Augenschein einer Krise ohne Konflikt ist durchaus nicht unzutreffend, denn großformatige Auseinandersetzungen gab es nicht. Aber hinter der vergleichsweise geräuschlosen Krisenverarbeitung scheinen tiefgehende Ohnmachtserfahrungen gegenüber einer entfernten, unbeherrschten Dynamik auf. Und das Zitat jetzt ist eigentlich so das, für mich das typische Zitat, das die Grundstimmung am besten beschreibt. Was willst du denn machen? Du kannst doch eh nichts machen. Die Spielregeln werden woanders, die Töne werden woanders erzeugt. Und wir haben bloß mit der Resonanz zu leben. Das ist einfach so. Das ist die Grundstimmung, die darin zum Ausdruck kommt. Und wo, ja. Entsprechend ist Widerstand dort, wo es sowieso nur um die Resonanzen geht, eher zwecklos. Proteste wäre auch gar nicht möglich, weil gegen was willst du da protestieren? Aber, das ist der Unterschied zu den gängigen Einschätzungen, diese Äußerungen von Wut lassen weder auf Apathie noch Fatalismus schließen, sondern eher auf einer, nimm mal den Begriff, der vom Heidmeier, glaube ich, auch formuliert worden, eine hoffnungslose Unzufriedenheit. Also, es gibt Einsichten in ihre Lage, es gibt den Wunsch, diese zu verändern, aber es gibt eine Ratlosigkeit, nicht zu wissen, wie das gehen könnte. Hier ein Zitat noch aus unserer aktuellen Befragung. Wir sind nicht dumm, wir wissen, was in der Weltgeschichte passiert. Wir nehmen das schon auf und sagen, nein, so wollen wir das nicht. Aber wir können uns nicht wehren, oder besser, wir können uns wehren, aber wir tun es nicht. Ja, diese Zitate, die waren ja auch, sind immer faszinierend, also was da auf den Punkt gebracht wird manchmal, dass du in wissenschaftlichen Formulierungen nie auf den Punkt bringen wirst. Ja, und dann gibt es diese Protestfantasien, auch ein schwieriger Punkt. Also diese adressatenlose Wut schlägt um auf Gesellschaft und Staat, auf Politik. Also die Wut schafft sich diffus Raum und führt dann zu, das war das Auffälligste, da haben die dann stundenlang oft diskutiert, ausgeprägte Widerstands- und Protestfantasien. Also in den Zitaten finden sich immer wieder brennende Reifen, brennende Autos, die Vorstellung, demnächst wird es gewaltig krachen, richtig scheppern. Wir sprechen erstmal von Fantasien, weil es zwar mehr ist als Verbalradikalismus. Also Gewerkschaftskollegen sagen oft, ja, kennen wir Verbalradikalismus. Ich meine, das ist zu schnell abgetan. Das sind keine konkreten Handlungsorientierungen. Also die Aussagen bewegen sich irgendwo zwischen Prognose, wenig verhüllter Wunschvorstellung und konkreter Aufforderung, man müsste doch was tun. Das kam dann auch immer oft, da wir sehr dicht an der französischen Grenze sind, womöglich von der Mentalität Franzosen, dann könnte es womöglich sein, dass wir mal LKW-Reifen vor der Tür brennen. Aber wenn das so weitergeht, dann werden die sich irgendwann mal alle organisieren, dann wird es wirklich mal krachen. Ob das dann auch so ruhig abgeht, das bezweifle ich. Weil da hat sich mittlerweile schon so viel angestaut, dass ich sagen muss, die werden wahrscheinlich bei irgendwas reagieren, was eigentlich gar nicht relevant ist. Das steigert sich dann langsam hoch und dann kracht es gewaltig. Oder ja, da müssten andere Aktionen stattfinden, wie eine Maikundgebung oder sowas. Da müssten in Deutschland die Straßen zu sein, eine Woche lang. Da müsste sich nichts bewegen, gar nichts. Aber, und das kam immer wieder, und das kam auch jetzt wieder in den neuen Befragungen, der Deutsche ist sowieso geduldig. Der wartet ab, aber wenn es scheppert, dann scheppert es richtig. Was immer das bedeutet, aber. Ja, ich glaube, so ist es nicht. Bitte? Also, es kommt einfach noch an, wie man es liest, aber ja. Aber der Deutsche ist geduldig und dann scheppert es richtig. Naja, das kam immer schon zusammen. Es ist nicht so, dass der Deutsche. Klar, die beschweren sich, dass die Franzosen das so toll machen. dass sie ihre Chefs in den Keller sperren und so weiter. Das finden die alle toll, und dass die Reifen brennen. Da gab es auch lange mal Debatten untereinander, darf man denn überhaupt Autos anzünden oder so, oder Reifen oder Autos. Darf man doch eigentlich gar nicht. Aber immer das Argument, dass du triffst ja nicht das richtige Auto, weil dann ist das ja nicht das Auto vom Chef, sondern wahrscheinlich irgendein anderes mit irgendeinem Kollegen und so. Geht doch eigentlich gar nicht. Aber er sagte, ja, das hilft aber nichts. Man muss Zeichen, das ist eigentlich so das, man muss Zeichen setzen, und wenn es hier oben brennt, dann sehen die das da unten. So, das ist ein bisschen die Vorstellung, wir wollen sichtbar werden. Also unser Protest bleibt unsichtbar, keiner nimmt uns wahr. Und so, und dahinter, das sehe ich auch ein bisschen so als Interpretation hinter diesen Fantasien. Ja, ich glaube, es geht darum, dass das halt nicht unbedingt zu belächeln ist, sondern irgendwie auch ähnlich historisch schon mal sowas vorkommt, irgendwie ziemlich krass. Naja, das ist klar, diese Doppeldeutigkeit ist natürlich immer mitzudenken, das ist schon richtig. Es gibt aber noch andere Formen von Reaktion. Also in einigen Betrieben haben die Beschäftigten gelernt, mit Krisenbedingungen sich auch konkret auseinanderzusetzen, auch mit Widerstandsformen. Und es kam auch dann in ein paar Betrieben wirklich, was berichtet wurde, von kam es zu Streiks und zu einigen konkreten Auseinandersetzungen auf betrieblicher Ebene. Und das sind vor allem die Betriebe, die ständig unter der Drohung von Lohnreduzierung und Standortverlagerung stehen. Das sind ja nicht so wenig Betriebe. Da haben Belegschaft und Interessenvertretung gelernt, dass sie ständig erpresst werden. Alle 2 Jahre gibt es Verhandlungen über den Standort. Machen wir hier weiter oder gehen wir nach Tschechien oder woanders hin? Und immer die Frage, was gebt ihr uns, damit wir bleiben? Also immer die Frage Lohn, Urlaub, die Arbeitszeit. Und da gegen diese ständige Erpressung da haben die mal reagiert und sich weniger rational gefragt, lohnt sich jetzt Widerstand oder sind wir damit erfolgreich, sondern eher so eine eigensinnige Haltung, würde ich das nennen. Wir geben nichts mehr her, bis hierher und nicht weiter, so waren die Formulierungen. Und das sind schon Kämpfe, die dann auch erfolgreich waren zum Teil, dass die Beschäftigten auch so ihre eigene Handlungsmacht erfahren in solchen Auseinandersetzungen. Hier das eine Zitat: In dem Betrieb, wo ich beschäftigt bin, haben die Leute das Gefühl, dass wir nichts mehr mit uns machen lassen, wir nichts mehr abgeben wollen. Wir sagen bis hierhin und nicht weiter. Es reicht. Es hat ja auch keinen Sinn mehr, was abzugeben, weil wenn wir abgeben, geht das sowieso immer wieder in die Gewinne oder die Renditen der Kapitalisten und Unternehmer. Meinetwegen auch in die Taschen der Politiker. Also bei uns habe ich das Gefühl, dass der Punkt gekommen ist, bis hierhin und nicht weiter. Also eher ein Punkt so wie, ich stehe mit dem Rücken an der Wand und jetzt ist es nicht. Es war auch bei der Auseinandersetzung um Kurzarbeit, also bei einigen Betrieben haben sie auch gegen Kurzarbeit gekämpft, weil sie gewusst haben, wenn sie jetzt arbeitslos werden, kriegen sie dasselbe Geld als in Kurzarbeit. Also irgendwie ändert sich nichts. Also irgendwie ist die Situation schon so weit unten, dass sie aus einer Art letzten Widerstand reagieren. Also auf einer existenziellen Ebene. Ja, ich muss kurz fragen, ist das nicht auch so eine Abwehrstrategie einfach nur? Wenn man sagt, bis hierhin und nicht weiter? Ja klar, es ist eine reine Defensivstrategie. Also nicht, was will ich oder? Nein, das ist es dann noch gar nicht. Also was will ich bereit? Nein, es geht ja um Forderungen, die Unternehmen wollen von ihnen was, dass der Betrieb in dem Standort bleibt, müssen sie was opfern praktisch. Und das kann man sich nicht vorstellen, das ist wirklich über jetzt, das sind so Standorte, die seit 10 Jahren regelmäßig immer wieder da diese Zugeständnisse machen müssen. Und das geht schon an existenzielle Grundlagen. Und gerade in bestimmten Feldern der Industrie, die hier auch mit einbezogen waren, sind die Arbeitsbedingungen, sind die auch die Einkommensbedingungen, das gehört schon im Wesentlichen zu dem Niedriglohnbereich, der auch zum Teil unter Tariflohn ist. Könnte ich auch noch kurz nachfragen, das einzuordnen? Sind das Beispiele aus der Nachkrisenzeit? Das war ja in den Jahren vorher, war das ja relativ bekannt geworden, dass viele an Betrieben nicht abgekämpft wurden. Beispiele, die Sie nennen, sind die aus der Zeit nach 2003. Nee, das sind die 2010. Die erzählen also von ihrer Geschichte in den letzten 2 Jahren war das so ungefähr. Also es war eine aktuelle. Klar, es gibt auch die Kämpfe von früher. Wir haben auch eine kleine Studie gemacht zu den Kämpfen um Betriebsschließung. Das war eigentlich unser Startpunkt bei dem Versuch, mal irgendwie die subjektiven Reaktionen der Beschäftigten eher in den Blick zu kriegen. Da gab es natürlich auch schon früher ähnliche Berichte, in denen also solche Widerstandsformen da waren, also Kämpfe um Betriebsschließungen, die teilweise erfolgreich waren, teilweise natürlich oder in den meisten Fällen natürlich auch nicht, also die dann auch zugemacht wurden. Gut, so viel zum Betrieb. Jetzt nochmal kurz zur Politik. Also Staat und Politik kommen, das war sehr, sehr durchgängig und sehr eindeutig und ist auch so geblieben jetzt in der zweiten Befragungswelle. Kommt durchgängig schlecht weg. Auf sie verschiebt sich die adressatenlose Wut. Das reicht bis hin zu deutlichen Ressentiments gegenüber Politikern. Also die Politiker sind korrupt und der Staat generell machtlos. Das ist das verkürzte Fazit der Geschichte. Da die Korruptionsfrage spielt eine große Rolle. Korruption ist oben und unten, das kommt da deutlich zum Vorschein. Politiker stellen sich nicht mit dem Gesicht zu den Leuten, das ist alles schon so korrumpiert, das Geld hat schon so die Macht. Und solange sie das Geld haben, ändert sich dann nichts. Ich sehe keine Änderung. Dennoch wird dann wieder in anderen Äußerungen auf den Staat gesetzt, wenn es um die Regulierung der Finanzmärkte geht. Meint man, da müsste der Staat doch. Aber der Grundtenor bleibt durchgängig skeptisch, resignativ. Also die Politiker, das ist die Grundaussage, haben sich von der Erfahrungswelt der Beschäftigten in den Betrieben weitgehend abgekoppelt. Politiker sind aber auch selber weitgehend machtlos. Ob man das wirklich verhindern kann, die Krise, ich glaube nicht, dass der Staat die Macht hat in diesem kapitalistischen System. Also da kommt auch mal der Begriff des kapitalistischen Systems, so ein Zitat. Das ist so, nicht die Regierung, nicht Angela Merkel hat die Macht, niemals. Politik erscheint nicht als Problemlöser, an dem man jetzt adressieren würde, helft uns das und das zu machen, sondern eher als Teil des Problems. Und das verstärkt dann beides, Wut und Ohnmacht. Also Ohnmacht, weil man auch keinen Adressaten, auch diese Politik als Hoffnungsträger nicht mehr hat. Und ich weiß nicht, wir wählen, die Leute haben ja immer Erwartungen an die Politik, aber da ändert sich nichts, da ändert sich gar nichts. Und hier noch ein Zitat aus der laufenden Befragung, in der wir stärker die politischen Orientierungen erkunden wollen. Auf die Frage, leben wir eigentlich in einer Demokratie, kam die Antwort, von vorn hört sich das so an, von hinten nicht. Wir sehen ja nur vor den Kulissen, was wir sehen nicht, was dahinter passiert. Ja, das ist bei solchen Diskussionen dann, das sind zum Teil Gruppendiskussionen, da arbeiten wir nicht mit Begrifflichkeiten, sondern da wird irgend so ein Zitat geben aus irgendjemand, was Angela Merkel gesagt hat, und dann diskutieren die darüber und dann kommen zwischendurch dann so Äußerungen. Also das sind keine Erhebungen, die systematisch nach bestimmten Demokratie, was versteht ihr darunter, so gefragt wird. Sondern das heißt, die Frage lautet, leben wir in einer Demokratie, die sagen dann, ja, vorne hin, also heißt sozusagen, ja, nein, muss ja irgendwie Inhalt muss es da geben, was eigentlich die Demokratie ist, beziehungsweise sein könnte oder sein sollte. Also ja, die werden ihren Inhalt in ihren Köpfen haben, den haben wir jetzt nicht abgefragt. Also das klar, wir können jetzt nicht sagen, was die unter Demokratie verstehen. Das wäre eine eigene Recherche gewesen, wenn man stärker in diese Demokratiefrage geht. Das ist ein bisschen der Duktus dieser Art von Recherchen oder von explorativen Studien, wo man eigentlich zusammensammelt, was oder Anstöße gibt und dann aus den Antworten und Äußerungen Diskussionen, die diskutieren ja untereinander dann in kleinen Gruppen und dann eher so wir aufnehmen und dann halt versuchen zu interpretieren. Darüber können wir dann gleich in der Methode nochmal reden. Aber klar, deswegen gibt es keine klare Antwort, welcher Demokratiebegriff, das kommt da nicht vor. Gut, jetzt kommt noch mal was Positives. Gewerkschaften. Da freuen sich dann immer alle Gewerkschafter. Das ist meist allerdings zu Unrecht, aus meiner Sicht. Also das nächste Mal ist das Basisvertrauen in die Organisation Gewerkschaft noch vorhanden, was jetzt nicht verwundert, weil das sind, die wir befragt haben, sind Vertrauensleute. Also, zu Anwerbe. Naja. Es kam schon noch andere, ich komme da gleich noch drauf. Auch da gab es Kritik an den Gewerkschaften. Aber erstmal sind das natürlich die aktiven Gewerkschafter, die wir da befragen. Nur die gehen in Bildungsstätten und machen sowas mit, ist klar. Also das ist, muss man unter dem Filter sehen. sagen wir mal so, die Gewerkschaften sind das Einzige, was hier eigentlich, was wir hier eigentlich noch haben. Weil mit was anderem können wir hier in unserem Staat gar nicht mehr rechnen. Politisch gesehen, unternehmerherrschaftlich gesehen, wir haben eigentlich nur noch die Gewerkschaften. Also ohne Gewerkschaften würde uns ganz schön dreckig gehen in diesem Staat. Gut, also das ist so ein Grundvertrauen noch in die Gewerkschaften. Den wird ja auch ein weitgehend erfolgreiches Krisenmanagement zugestanden, auch wenn diese großen Themen der Gewerkschaften damals wie die Abwrackprämie, Opel-Rettung oder was immer, eigentlich in den Interviews keine Rolle gespielt haben. Aber die Befragten berichten auch von einer hohen Verunsicherung durch die Intransparenz der Krise. Ja, ich bin, glaube ich, auch gleich fertig. Wird ungefähr hinkommen. Also, viele Leute kamen auf einmal und sagten, du bist doch unser Vertrauensmann, erzähl mal, was ist passiert? Warum bauen wir jetzt so wenig Getriebe? Was hat das damit zu tun, wenn in Amerika ihre Häuser nicht mehr verkauft bekommen? Den Leuten fehlt einfach der Zusammenhang. Und die Gewerkschaft hat in der Sicht der Befragten ihre Aufgabe als aufklärende, deutende Institution in der aktuellen Krisensituation nicht ausreichend erfüllt. Das kommt immer wieder, das kommt auch jetzt. Also dezentrale Aufklärungsarbeit, gemeinsame Diskussionen an der Basis, das wird vermisst von den Belegschaften. Das ganze Schlamassel, angebliche Schlamassel, das wir haben, wie kommen wir wieder raus? Da vermisse ich ein bisschen mehr Aufklärungsarbeit von unserer Gewerkschaft, dass man vor Ort hingeht und sagt, pass auf, 4 Samstage, Vertrauensleute, Aufklärung. Wenn so kriege ich eine Botschaft in den Betrieb auch rein. Die Vertrauensleute selber sind ja eine umkämpfte Institution, die werden ja immer weniger und die Gewerkschaften, wie die IG Metall, setzen in ihrer Spitze eigentlich auch nicht mehr auf die Vertrauensleute. Es ist eine Betriebsratsgewerkschaft geworden, obwohl das eigentlich so die eigentlichen Träger, politischen Träger sind. Gut, aber das ist ein anderes Thema. Gewerkschaften müssen politischer werden, auf jeden Fall politischer und radikaler, damit wir mehr Gewicht haben, solchen Leuten wie Westerwelle oder Merkel auch mal die Stirn bieten können. Also da wird dann politisches Engagement gefordert, da wird entsetzt darüber berichtet, wie dann die Demonstrationen am 1. Mai stattfinden oder diese Demonstrationen gegen die Krise, war es glaube ich noch im Walter-Stadion in Frankfurt oder so. Also wo das ist nicht das, was sie sich unter Protest vorstellen. Das Einzige, was sie hätten machen, ist meiner Meinung nach, dass sie mehr Leute auf die Straße hätten treiben können. Leute, kommt, wir zeigen Stärke. So kann das nicht weitergehen. Ja. Also an solchen Anforderungen an die Gewerkschaft, die sagen dann schon auch gleichzeitig, wir sind ja auch die Gewerkschaft. Also es geht nicht so, dass die nur immer an die Funktionäre das verweisen, sondern da wird auch doch deutlich Selbstkritik geübt. Also die Krise hat offensichtlich auf Seiten der Gewerkschaftsmitglieder zum Nachdenken über die Gewerkschaft angeregt und dabei zum Teil sehr unterschiedliche Einschätzungen zur gegenwärtigen Rolle der Gewerkschaft vorgebracht. Und sie reichen von, was ich zitiert hier habe, dass das Einzigste, was wir noch haben, über sie ist halt da, also so als Institution, bis zu scheiß Gewerkschaft. Also in allen Einschätzungen wird dabei das Verhältnis von Organisationen und Mitgliedern reflektiert. Ist es noch ein partizipatives Verhältnis als Mitgliedergewerkschaft, als soziale Bewegung, oder ist es schon ein historisch institutionelles Verhältnis im Sinne einer selbstverständlichen gesellschaftlichen Institution geworden, die ihre Dienste zur Verfügung stellt? Also die historische Rolle als Kampforganisation ist in Vergessenheit geraten, das wird dabei kritisiert. Oder auch die Gewerkschaft hat schon eine instrumentelle Rolle eingenommen, die nur noch in der Perspektive einer Absicherung durch Mitgliedschaft gesehen wird. Das passiert ja auch, passiert ja zunehmend mehr, dass also nur noch bestimmte Errungenschaften die Gewerkschaft durchsetzt, für die Mitglieder sind und nicht mehr für alle anderen. Das ist ja auch der Versuch, Mitglieder zu gewinnen. Also was die generelle soziale Absicherung der Arbeitnehmer angeht, in der Durchsetzung von Arbeitnehmerinteressen wird ihr da auch Versagen vorgeworfen. Gut, zum Schluss brauche ich eigentlich niemanden zu sagen, das habe ich gesagt. Das, entscheidender Punkt war, dass die Krise auf skeptischen Boden fällt, dass es also auf langjährige Krisenerfahrung zurückreicht. Und dass genau über diesen Mechanismus der permanenten Krise die Delegitimierung von politischer und ökonomischer Herrschaft doch einen weiten Schritt gemacht hat. Also weiter vorangeschritten ist. In den Folgen, das war ja unser Ausgangspunkt, nicht Dumpfheit und Desorientierung oder Verdrängung, sondern eine realitätsorientierte Auseinandersetzung.